بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Meine Geschwister, heute inshallah ta'ala machen wir mit dem Thema der Sharika weiter. Wir sind beim 39. Unterricht und nachdem wir zuvor über die Inan, dann über die Mudaraba, dann über die Wujuh Sharika gesprochen haben, sprechen wir heute über die Abdan Sharika. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Und gucken wir, wir haben auch vor, die Mufawada anzuschauen. Und gucken wir, wie weit wir damit bismillah subhanahu wa ta'ala kommen. Zunächst einmal Abdan, die Abdan Sharika. Das Wort Abdan kommt vom Wort Badan, denn Abdan ist der Plural von Badan und Badan bedeutet Körper. Und diese Art der Sharika heißt deswegen Abdan Sharika, weil es hier rein um die körperliche Leistung der Sharik geht. Die einzelnen Sharik, oder auf Arabisch Plural von Sharik Shuraka, die einzelnen Teilhaber, sie leisten hier mit ihrem Körper, also sie leisten Arbeit und investieren nicht. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, dass Leute gleichen oder mehreren Beruf, von mehreren Berufszweigen oder von gleichen Berufszweigen sich zusammenschließen, wie die Kanzlei, zum Beispiel von verschiedenen Anwälten, und sich dann den Gewinn teilen. Da es hier um die Arbeitskraft geht, nennt man das auch Amal Sharika, weil Amal auf Arabisch heißt die Arbeit oder die Tat. Solche Art von Sharika ist zweifellos eine Erleichterung für die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala, man unterstützt sich gegenseitig. Der eine hat diesen Monat ein bisschen mehr eingespielt, dafür aber den nächsten Monat ein bisschen weniger und so gleicht sich das andere aus. Und dadurch wird Nass und Hass und Neid vermieden unter den Muslimen und die Herzen werden statt auseinandergedriftet zusammengeführt. Die Gesetzlichkeit dieser Sharika entnehmen wir aus verschiedenen Beweisen, unter anderem aus dem Folgenden, zwar berichtete Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, er sagte, ich habe mit Ammar und Sa'd ausgemacht, dass wir uns unseren Anteil vom Tag von Badr teilen. Sa'd hat dann zwei Gefangene gebracht, ich und Ammar nichts. Und hier haben sie ja praktisch gesagt, wer etwas erwirbt, teilt das mit den anderen auf. Diesen Beweis kennen wir schon, aber das ist ein klarer Fall für die Abdan Sharika. Der Sanad dieser Überlieferung ist lückenhaft, er ist munqati'. Allerdings gibt es keinen Grund, den Inhalt, das heißt die Gesetzlichkeit dieser Abdan Sharika anzuzweifeln. Dieser Hadith ist zwar, wie gesagt, munqati', aber er stimmt überein mit den Grundregeln, die uns vorhanden sind, nämlich dass eben eine Abdan Sharika dagegen nichts spricht. Und deswegen sind auch die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, der Ansicht, dass diese Art von Sharika legitim ist. Es gibt unter ihnen eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf drei Dinge, die der Prophet a.s. In einem Hadith erwähnt hat als Allgemeingut. Und zwar das Wasser aus Brunnen, das Holz von Bäumen und das Gras auf der Weide. So haben manche Gelehrte diesbezüglich die Abdan Sharika nicht erlaubt. Und sie sagen, denn sie begründen das Verbot damit, dass sie sagen, hier braucht jemand nichts zu leisten, sondern durch das bloße Nehmen gehört einem das schon. Das heißt, man nimmt etwas und dann gehört es einem. Dann wird es auch nicht mehr geteilt auf andere. Aber diese Begründung ist natürlich schwach. Richtigerweise ist die Sharika in Bezug auf dann erlaubt und auch in Bezug auf diese drei erwähnten Dinge im Hadith erlaubt. Und die Gelehrten erlauben, die das anzweifeln, erlauben, diese drei Dinge zu erwerben in Form von Ijara, durch Lohnarbeit. Und da ist gemäß Ijma' erlaubt. Das heißt, schneide mir diese Gräser ab und du bekommst dafür 100 Euro. Und wenn das der Fall durch Ijara erlaubt ist, dann bei Abdan, kann man sagen, erst recht. Bei Abdan erst recht. Denn bei Ijara nimmt man diese Gräser und händigt sie dem Eigentümer aus. Aber bei Abdan nimmt man die Gräser und man ist selbst schon Teilhaber von dem, was man geschnitten hat. Ja. Insofern gibt es also keinen Grund, die Sache anzuzweifeln. Die Sachen werden erwähnt, damit man nur weiß, dass es Gelehrte gibt, die es angezweifelt haben, dass man auch gleich die Antwort darauf kennt. Eine Frage ist in Bezug auf, eine wichtige Frage ist in Bezug auf den Beruf. Muss man bei der Abdan Sharika, also wir schauen uns jetzt nur die Sachen an, die unterschiedlichen zwischen der Abdan und den anderen Sharikat. Ansonsten ist ja die Sache auch wieder klar mit der Gewinnaufteilung, wie man das macht. Es ist halt so, wie man es vorher ausgemacht hat, weil hier gibt es auch keine Investition, von der man das abhängig machen könnte. Aber wie sieht es aus mit dem Beruf? Wenn sich zwei Scharik zusammentun bei der Abdan Scharik, müssen sie den gleichen Beruf haben oder nicht? Die allermeisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind der Ansicht, dass wenn es sich um den gleichen Beruf handelt, dann ist die Scharika sahih. Also da gibt es natürlich kein Problem. Zwei Schmiede tun sich zusammen, zwei Handwerker, zwei Zimmermänner, zwei Anwälte und so weiter und so fort. Alles, was sie erwirtschaften, teilen sie unter sich auf, wie sie es ausgemacht haben. Allerdings, wenn es sich um zwei unterschiedliche Berufe handelt, sind die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht. Das zu verbieten, ist relativ stark im Hinblick darauf, dass es zu Konflikten kommen kann, anders als wenn es sich um den gleichen Berufszweig handelt. Aber diese Argumentation kann auch dadurch abgeschwächt werden, dass man sagt, wenn zwei Leute den gleichen Beruf haben, dann heißt es ja nicht, dass sie trotzdem im Alltag das Gleiche tun. Denn es kann ja trotzdem sein, dass der eine die Aufträge entgegennimmt, filtert, sortiert, Angebote schreibt und der andere die Ausführung macht von der Arbeit. Ja. Der eine kümmert sich mehr um das Praktische, der andere mehr um den Papierkram. Insofern ist es jetzt kein wirklich starkes Argument zu sagen, dass die unterschiedlichen Berufe deswegen nicht sich zusammentun dürften. Denn jede Kanzlei braucht auch ein Sekretariat und so weiter und so fort. Aber die Frage ist, darf man zwar nicht, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansicht. Das ist wichtig zu wissen, falls man mal irgendwo liest, dass einer es verbietet. Wie schaut es aus, wenn ein Vertragspartner krank wird? Wenn sich zwei zusammengetan haben zu einer Sharika und einer von beiden wird krank, dann lasse die Arbeit logischerweise auf dem anderen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man damit umgehen? Der Gesunde wird in diesem Fall vor die Wahl gestellt. Er hat drei Möglichkeiten. Erstens, wir haben ja gelernt, dass diese Sharika sowieso Jaiz ist. Das heißt, dieser Vertrag, der Vertrag, den man mit seinen Scharik eingeht, ist Jaiz. Das heißt, er ist unverbindlich, beidseitig unverbindlich. Und deswegen kann man jederzeit auflösen. Also wenn der eine Scharik sagt, ich möchte nicht alles alleine tragen, ich möchte nicht den Vertrag auflösen, ist es sowieso sein Recht, egal ob sein Partner krank ist oder ob er gesund ist. Die zweite Möglichkeit ist, man setzt sich für seinen Bruder ein und man unterstützt ihn. Und man sagt sich, es könnte ja auch mich treffen, ich könnte ja auch eines Tages krank werden, dann hoffe ich auch und dann wünsche ich mir ja auch, dass jemand sich für mich einsetzt. Tut man dies, so trifft auf einen die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, in der er gesagt hat, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah hilft einem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Die dritte Möglichkeit ist, dass der Kranke oder der Erkrankte einen gesunden Ersatzmann bestellt oder besorgt und der dann praktisch für ihn diese Aufgabe, ein Gleichwertiger diese Aufgabe machen kann, dass er ihn einsetzt ihn dann, auch wie er ihn einsetzt, er kann ihn als Ijara-Vertrag einsetzen, ja, das wäre die Lösung, er setzt ihn als Lohnarbeiter ein, bezahlt ihn gemäß den Stunden, die er verrichtet und so bleibt der Vertrag zwischen dem Erkrankten und dem gesunden Scharik bestehen. So viel zur Abdan Sharika. Nun gehen wir über zu der nächsten Form. Die nächste Form ist die Mufawadah. Mufawadah ist eigentlich keine wirklich neue Form, wie wir gleich sehen werden. Was verstehen wir darunter? Mufawadah kommt vom arabischen Verb Fawada. Und Fawada bedeutet so viel wie Wakala, heißt bevollmächtigen. Oder jemandem etwas überlassen. Oder jemandem etwas anvertrauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa ufawwidu amri ila Allah, über einen Propheten, alayhi salatu wassalam, Entschuldigung, in Bezug auf einen rechtschaffenden Menschen. Er sagte, wa ufawwidu amri ila Allah, das heißt, ich überlasse meine Angelegenheit Allah. Surah Ghafir, Vers 44, Surah 40. Mufawada bedeutet gegenseitiges Bevollmächtigen. Und damit ist nichts anderes gemeint als eine Kombination aus Abdan, Wujuh und Inan. Eine Kombination aus Abdan, Wujuh und Inan. Wir sehen, dass bei all diesen dreien die Körperleistung eine Rolle spielt. Manchmal investiert man Geld, manchmal investiert man kein Geld, manchmal leiht man sich Geld, wie bei den Wujuh. Aber es ist eine Kombination aus diesen dreien. Die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sind darüber unterschiedlicher Ansicht. Die erste Ansicht besagt, dass es gesetzlich ist, weil sie sagen, wenn diese drei erlaubt sind, dann ist auch die Kombination davon erlaubt. Und die zweite Ansicht ist, dass sie etwas den Gürtel enger schnallen, und dann ist am Ende das, was sie sagen, nichts anderes oder fast dasselbe wie die Inan Sharika. Dann haben wir eigentlich keine zweite Form. Also wenn nach zweiter Ansicht wir die Bedingung einer Inan Sharika aufstellen, dann haben wir eigentlich keine Mufawada Form in dem Sinne. Und die dritte Ansicht ist natürlich, dass sie es verbietet, aber gemeint ist unter den Gelehrten, die sowieso diese Sharika Form erlauben. Manche verbieten die Kombination aus diesen dreien, weil dies ein zu großes Risiko verbirgt. Wie dem auch sei, wir gehen davon aus, dass diese Form der Scherike erlaubt ist. Die Gelehrten, die die Mufawada der Scherike erlauben, reden konkret aber von zwei verschiedenen Arten. Die eine Art, die habe ich bereits erwähnt. Das ist dieser Verbund aus Inan, Abdan und Wujuh. Beispiel dafür, zwei Schmiede verbünden sich, jeder hat eine Werkstatt und sie einigen sich über ein gemeinsames Startkapital, okay. Nehmen für sich gegenseitig Aufträge an, leihen sich im Namen beider auch Geld. So, jetzt haben wir alle Formen der Sharika, die wir erwähnt haben, kommen praktisch da vor. Und das ist auch das, was man mit Mufawada meint. Andere Gelehrte reden beim Mufawada davon, dass man nicht nur einen Teil seines Privatvermögens in die Scherike einfließen lässt, sondern das Gesamte. Und dass man weiß, wenn manche davon von dem einen reden und manche von dem anderen reden, dann, also wenn manche den Begriff Mufawada verwenden, muss man erst wissen, was meint er mit der Mufawada. Wir meinen aber damit jetzt grundsätzlich die Kombination aus Inan, Abdan und auch aus Wujuh. Wie sieht es mit der Gewinn- und Verlustverteilung aus? Genauso wie es vertraglich festgelegt worden ist. Allerdings machen dies manche Ulama vom Startkapital abhängig. Und das ist auch die stärkere Ansicht, wie wir gesagt haben, schon bei den anderen Formen des Kapital, der Scherika. Ein Spezialfall von Mufawada oder eine Spezialform von Scherika ist, dass manche Leute sagen, wir einigen uns darauf, dass alles, was wir an seltenem erwerben, oder auch umgekehrt, alles, wofür wir an seltenem aufkommen müssen, also alles, was wir bekommen an seltenem und auch was wir ausgeben an seltenem, teilen wir uns. Also seltene Dinge, damit meint man wie Fundsachen, Erbe, Vermächtnisse, Bodenschätze, ja, Das sind Dinge, die man selten erwirbt. Ja. Bei Ausgaben, ja, selten passiert ein Mord, man muss Blutgeld bezahlen und ähnliches. Ja. Solche Art von Schenker sind haram. Und wie heißt es, diese Form von Schenker verbirgt ein viel zu großes Risiko. Also wir sehen hier, es ist das Risiko bei einer in Anführungszeichen normalen Schedika, wie zum Beispiel Abdan, wo zwei Leute sich zusammentun und Aufträge annehmen, in einer, zum Beispiel Anwaltskanzlei, das Risiko, was sie dadurch eingehen, und die Wahrscheinlichkeit, dass der eine dadurch mehr Fälle bearbeitet als der andere, ist viel geringer, als wenn wir sagen, wir teilen uns etwaiges Erbe. Oder auch irgendwelche Schulden, die der eine oder andere bekommt. Also das ist, ich denke, das versteht man wirklich aus dem FF, dass das viel zu, also dass die Diskrepanz im Risikobereich hier ganz groß ist. Ja. Riskante Geschäfte sind ein Grund, sie zu verbieten. Die Frage ist, wie riskant müssen sie sein, dass sie verboten werden? Jedes Geschäft ist irgendwie ein bisschen riskant. Aber manchmal streiten sich die Geister, zweifellos. Aber hier denke ich, haben wir ein klares Beispiel, also dass das Risiko viel zu groß ist und dass man das Risiko deswegen nicht eingeht. Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Kommen wir zum nächsten Thema, die sogenannte Musaqah. Musaqah haben wir schon einmal angesprochen, jetzt ein bisschen ausführlicher. Musaqah kommt vom arabischen Verb Saqiya. Saqiya bedeutet gießen, bewässern. Und es geht beim Musaqah um das Gießen und Bewässern von Pflanzen. Und gesetzlich gesehen geht es aber nicht nur um das Bewässern der Pflanzen, sondern um das Bewässern und alles, was damit zusammenhängt. Wie das Säen, das Besorgen des Wassers, das Schneiden der Pflanzen, die Ernte, das Ernten und so weiter. Die Gesetzlichkeit der Musaqah ist bestätigt durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und durch den Ijma' der Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Ibn Qudama rahimahullah redet hier von einem Ijma'. Ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Juden von Khaybar die Palmen und die Felder von Khaybar zur Verfügung stellte, sodass sie mit ihrem Vermögen bestellen dürfen und dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam die Hälfte aller Früchte zustehen. Also ein klares Beispiel dafür, die Muslime hatten Felder und die Juden haben diese bestellt und diese bearbeitet und sich darum gekümmert. Dafür durften sie die Hälfte aller Früchte bekommen. Was das Ganze stärkt, ist nämlich, dass als Khaybar befreit wurde, baten die dortigen Juden den Propheten sallallahu alaihi wasallam darum, in Khaybar bleiben zu dürfen, weil sie sich eben mit der Ernte und der Landwirtschaft besser auskennen als die Muslime. Und als Gegenleistung, wie gesagt, bekämen die Muslime die Hälfte aller Erträge. Und der Prophet alaihissalatu wassalam akzeptierte diesen Vorschlag, allerdings unter der Bedingung, dass dieser Vertrag nur so lange weitergehe, bis die Muslime verkörpert im Imam der Muslime, im Khalifa, sich umentscheiden. Das blieb dann so zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und genauso zur Zeit von Abu Bakr radiallahu anhu und eine gewisse Zeit zur Zeit des Kalifats von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und dann verbannte er sie ein für alle Mal aus der arabischen Halbinsel und er ersetzte das um, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als er sagte, wie heißt es, sorgt dafür, dass die Götzendiener die arabische Halbinsel verlassen. Oder die Juden, die Christen die arabische Halbinsel verlassen. Das hat dann Umar radiallahu anhu irgendwann mal umgesetzt, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Und entscheidend ist also hier, der Eigentümer hat ein Grundstück und hat Pflanzen oder noch keine Pflanzen, wie wir bei der Musara noch sehen werden. Und jemand kümmert sich darum und dann teilt man sich die Erträge auf. Aber man zahlt nicht für diese Arbeit, das wäre ein Ijara-Vertrag, sondern man gibt von den Ernteerträgen etwas her. Auch die Sahaba radiallahu anhu haben gemäß diesem gehandelt und das ist auch die Ansicht der allermeisten frühen und späten Gelehrten, rahimahullah ta'ala. Hier sehen wir manche Gelehrte, sie haben hier von einem Risiko-Gharar-Geschäft gesprochen und diese Musaqa verboten. Und es ist ja ist auch verständlich, weil es ist ja eigentlich eine Form von Ijara auf unbestimmte Zeit und mit unbestimmtem Lohn. Und jeder, der eine Ijara eingehen würde und für unbestimmte Zeit unbestimmten Lohn, dem würden wir das verbieten. Aber hier ist es erlaubt. Das heißt also, hier auch sehen wir, dass die Musaqa, also man kann nicht einfach sagen, diese Handelsformen der Sharika, die sind doch, warum reden wir darüber? Es ist doch klar, dass sie erlaubt sind, weil im Islam grundsätzlich alle Nicht-Ibadat-Angelegenheiten erlaubt sind. Ja, nicht ganz, weil Risikogeschäfte sind verboten. Unklare Verträge, Unklarheiten, die zu Ungerechtigkeit führen können, sind verboten. Und hier haben wir ein Beispiel eigentlich dafür. Ja, wer würde eine Lohnarbeit eingehen, wenn er nicht wüsste, was am Ende dafür bekommt? Einen klaren Betrag, ich arbeite einen Monat, zwei Monate, ein Jahr, möchte einen bestimmten Betrag dafür haben. Aber in diesem Fall sagt man dir, du kriegst die Hälfte der Ernteerträge oder ein Drittel oder ein Viertel oder ein Achtel. Und es kann ja sein, dass es keinen Ernteerträg in diesem Jahr gibt. Alles möglich und deswegen ist es eine Art Risiko. Aber die Scharia hat diese Form von Verträgen erlaubt, weil das Risiko gering ist und weil Bedarf besteht. Also es gibt eine Haja dafür. Wenn die Leute sowas nicht machen dürften, dann würden viele Felder unbestellt bleiben. Es könnte zu Hunger führen, weil nicht jeder, der ein Feld hat, weiß, wie man es bestellt. Insofern betrachten wir diese Verträge als eine Art Ruchsa, als eine Art Erlaubnis, eine Ausnahmeregelung. Woraus besteht die Musaqa? Was sind die Säulen der Musaqa, die Rücken? Einmal der Musaqi. Der Musaqi, das ist derjenige, der Eigentümer dieser Felder und der Pflanzen. Dann haben wir den Musaqa, das ist der Gärtner praktisch, der sich darum kümmert. Natürlich kann es immer mehrere Musaqi und mehrere Musaqa geben, das ist irrelevant für uns jetzt, für die Theorie. Und dann gibt es als dritte Säule, dritten Rücken, Musaqa alayhi, das ist das, worum es geht. Ja? Die Ware bei Kaufverträgen, in diesem Fall ist es das Feld oder die Pflanzen. Und viertens die Sira, die Vertragsformulierung, die besteht aus Ijab und Qabul, wie immer. Jemand sagt, ich gebe dir dieses Feld, damit du es bestellst und dadurch die Hälfte oder ein Viertel der Ernteerträge bekommst. Und andere sagt, ja, ich bin damit einverstanden. Das muss irgendwie geschehen, mündlich, schriftlich, per Zeichensprache. Irgendwie muss es eine Formulierung geben für diesen Vertrag, dass wir wissen, dass der eine das Angebot gemacht hat, freiwillig und auch das Recht dazu, und der andere das angenommen hat. Ja, die Gewinnverteilung, wie wir schon gesagt haben, muss fest prozentual definiert werden. Prozentual bedeutet 5%, 10%, 30%, 50% und so weiter, aber man darf nicht sagen, du erhältst dann einen Teil des Ertrags. Das wäre unbekannt, wäre verboten. Warum? Weil die Regel lautet, wenn dieser Musaqa-Vertrag schon eine Ausnahmeregelung ist, dann dürfen wir es auch nur so machen, wie es überliefert worden ist. Und nicht anders. Und es ist ja schon ein Risiko an sich, ein Risikovertrag, aber ausnahmsweise erlaubt, dann aber auch bitte nur in den Bedingungen, wie es überliefert worden ist. Und unbekannte Ernteverträge machen den Vertrag fasid. Die gleiche Problematik haben wir wieder, wenn wir das kombinieren und ihm sagen, wir machen eine Lohnarbeit daraus plus ein Musaqa. Ja, du bekommst ein Grundgehalt, aber wir stocken das durch den Gewinn und durch die Ernte noch zusätzlich auf. Das wäre eine Kombination aus beidem, widerspricht der Überlieferung. Deswegen werden viele Gelehrte in diesem Fall sagen, dass diese Art von Vertrag so nicht erlaubt ist. Auf welche Pflanzenarten darf sich die Musaqa beziehen? Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, erlauben das in Bezug auf alle Pflanzen, die genießbare Früchte hervorbringen. Warum müssen es genießbare Früchte sein? Weil der Gärtner will irgendwas davon haben. Und wenn du ihm etwas gibst, was nicht genießbar ist, dann würdest du ihm etwas geben, was keinen Wert hat. Und ich kann nicht jemandem sagen, ich lasse dich bei mir arbeiten und kriegst dafür eine Flasche Alkohol. Sie hat keinen Wert. Und ich lasse dich bei mir arbeiten und kriegst dafür nichts. Ja? Insofern wäre das der Fall, wenn man ihm sagen würde, du kriegst einen Baum. Auf einen Baum kann er nichts anfangen, weil er wertlos ist für ihn. Deswegen ist es erlaubt in Bezug auf Palmen, Rebstöcke von Trauben, also Zitronenbäume, Apfelbäume, Orangenbäume, Feigenbäume, Olivenbäume. Andere Gelehrte sagen, ich erlaube die Musaqah nur in Bezug auf Palmen, weil es darüber überliefert worden ist. Aber das ist jetzt ein Streitpunkt. Die Tatsache, dass es über Palmen überliefert worden ist, heißt nicht, dass es nur in Bezug auf Palmen geht. Und hier sehen wir eine kleine, sage ich mal, Problematik. Wir sagen zwar, Ausnahmen dürfen nur so verwendet werden, wenn sie überliefert worden sind, aber wir erlauben das nicht nur auf Palmen, sondern auf andere auch. Warum? Weil Sinn und Zweck dieser Erlaubnis, dieser Ruchsa, ist mit Sicherheit nicht nur in Bezug auf Palmen. Was bringt uns diese Regelung in Ländern, wo es keine Palmenbäume gibt, sondern wo es Apfelbäume gibt, wo genau der gleiche Bedarf besteht? Der Bedarf, der besteht, ist, dass jemand kein flüssiges Geld hat oder kein Bargeld hat, aber er hat Landwirtschaft und er will arbeiten. Was soll er jetzt machen? Ja? Und deswegen lässt er jemanden arbeiten in der Hoffnung, dass er einen Teil der Ernteerträge bekommt. Das motiviert ihn dazu natürlich auch, gut zu arbeiten. Ja? Und deswegen diese Ruchsa besteht, oder dieser Bedarf, diese Haja besteht sowohl bei Palmen als auch bei allen anderen Pflanzen, die genießbare Früchte hervorbringen. Und deswegen, wie heißt es, ja, diese Regeln werden nur so überliefert, nur benutzt, wie sie überliefert worden ist, aber es geht um das Prinzip der Überlieferung und nicht darum, dass es jetzt Muslime mit Juden gewesen sind. Das tut ja nicht zur Sache. Das können auch Muslime mit Muslime machen, Juden mit Juden machen oder Muslime mit Christen machen und so weiter und so fort. Ich denke, diese Sache ist einleuchtend, aber das ist natürlich auch ein Grund für Meinungsverschiedenheiten, manchmal. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. طيب. Wie schaut es aus, wenn die Musaqah beginnt? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Früchte sind schon vorhanden, um die es geht, oder die Früchte sind noch nicht vorhanden, müssen erst noch gesät werden. Wenn der Vertrag aufgesetzt wird und die Früchte sind noch nicht vorhanden, dann ist er natürlich, ist dieser Vertrag erlaubt. Ist dieser Vertrag erlaubt und ist ja'iz. Denn der Hadith von Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu bezieht sich ja auf diesen Fall. Wir bestellen diese Felder, ihr kriegt danach die Hälfte der Ernte zum Beispiel. Man muss davon ausgehen, dass die Früchte noch nicht da gewesen sind. Ja. Wenn die Früchte schon da sind, haben manche Gelehrte dies verboten, weil sie sagen, der Gärtner also, hat nichts mehr wirklich zu tun, wofür er entlohnt werden müsste. Und diese Argumentation ist natürlich schwach, weil, wie heißt es, erstens kommt es darauf an, auf was sie sich beide einigen. Und ob das viel Arbeit oder wenig Arbeit ist, ist eine relative Angelegenheit. Und ich kann als Eigentümer meinen Arbeiter gut bezahlen, normal bezahlen. Das liegt ja, kommt ja davon, wie ich mich auf ihn einige. Das ist unsere Sache. Die Logik, noch die stärkere Begründung ist, wenn Musaqah erlaubt ist in Bezug auf Pflanzen, deren Früchte noch nicht in Erscheinung getreten sind, dann doch erst recht in Bezug auf Pflanzen, deren Früchte schon in Erscheinung getreten sind. Dann ist das Risiko doch viel geringer für den Gärtner, leer auszugehen. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Der Musaqah-Vertrag, wie sieht es mit der Verbindlichkeit dieser Verträge aus? Manche Ulama, rahimahumullahu ta'ala, sind der Ansicht, dass es ein Ja'is-Vertrag ist, wie auch manche der vorausgegangenen oder die vorausgegangenen Sharika-Formen. Insofern hätte jeder Vertragspartner jederzeit das Recht auf Fasch, auch wenn dies unbegründet geschieht. Die meisten Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind allerdings der Ansicht, dass dieser Vertrag lazim ist. Denn anders als bei der Sharika, zu der man jederzeit sagen kann, ich möchte aussteigen, ich möchte der Mudarib sagt zum Beispiel, ich möchte mein Startkapital wieder zurückhaben und dann teilen wir uns den Gewinn auf, nachdem alle Rechnungen bezahlt worden sind. Das ist ja, da entsteht grundsätzlich kein Schaden. Ist vielleicht ärgerlich für den einen oder anderen, aber es geht darum, dass erstmal kein Schaden entsteht. Aber hier bei dem Musaqah, stellt euch mal vor, der Gärtner arbeitet 2 Monate am Garten und nach dem 3. Monat würde die Ernte kommen und nach 2 Monaten löst der Musaqi den Vertrag auf. Das wäre natürlich ein großer Nachteil für wen? Für den Musaqa, für den Gärtner. Richtigerweise ist dieser Vertrag zu Beginn Jaiz, man setzt ihn auf, er ist Jaiz, aber sobald die eigentliche Arbeit begonnen hat, wird er Lazim, damit es keinen Nachteil, kein Nachteil besteht. Die anderen Gelehrten, die der Ansicht sind, dass dieser Vertrag trotzdem Jaiz ist, die vernachlässigen natürlich nicht das Recht des Musaqa, sondern sie sagen, wie bei der Mudaraba, sollte der Vertrag aufgelöst werden, Mudaraba ist auch ein Jaiz-Vertrag beidseitig, sollte der Vertrag aufgelöst werden, dann nur, wenn dadurch kein Schaden entsteht bei der anderen Seite. Und sollte ein Schaden entstehen, ja, das schauen wir uns jetzt an, stellt euch mal vor, der Fasch ist seitens des Feldeigentümers, des Musaqi. Das heißt also, diese Thematik jetzt bezieht sich auf die Ansicht, dass der Vertrag Jaiz ist. Wenn er nicht Jaiz ist, Lazim ist, also wenn er Lazim ist, der Vertrag, dann darf man ihn nicht auflösen. Aber jetzt gehen wir darum, dass er Jaiz ist. Und der Musaqi löst den Vertrag auf, noch bevor die Ernte da ist. Dann, sagen die Gelehrten, ganz einfach, wird dieser Vertrag umgewandelt, rückwirkend auf einen Ijara-Vertrag. Das bedeutet, wenn er nach 3 Monaten zum Beispiel die Arbeit aufgekündigt hat, dann schauen wir, wie viel Geld würde ein Gärtner erhalten, wenn er 3 Monate arbeiten würde für solch ein Feld. Angenommen, er würde dafür 6.000 Euro bekommen, dann erhält er dann 6.000 Euro, steht ihm zu und die Sache ist erledigt. Das ist, wie gesagt, wenn man, wie gesagt, den Vertrag auflösen würde, nachdem man schon etwas geleistet hat als Musaqa. Wallahu a'lam. Sollte allerdings der Musaqa selbst den Vertrag aufkündigen, steht ihm nichts zu. Ja? Steht ihm nichts zu, denn er hat den Vertrag nicht erfüllt. Sein Vertrag ist es, diese Aufgabe zu erledigen, dann bekommt er seinen Lohn. Er hat aber seine Aufgabe nicht erledigt. Ja. Manche Gelehrte schreiben ihm zwar den Lohn zu, eines Ajir, eines Lohnarbeiters, aber das war ja nicht die Abmachung. Er hat sich ja gegen die Abmachung gewendet. Wie sieht es mit der Verantwortlichkeit aus? Der Arbeiter ist ja der Musaqa. Der Musaqa gilt als Amin, als Vertrauensmann. Und auch und immer wenn wir sagen, er ist ein Amin, dann wird er grundsätzlich nur zur Verantwortung gezogen, wenn er fahrlässig gehandelt hat. Und grundsätzlich gesehen ist seine Aussage richtig. Das heißt, wenn wir in einem Konfliktfall sind, dann ist seine Aussage die gültige Aussage. Wenn er zum Beispiel sagt, die Ernte wurde zerstört durch einen Strudel voller von Hunden, die ich nicht abwehren konnte, obwohl ich alles dafür getan habe, dann ist seine Aussage grundsätzlich korrekt. Ja? Wenn er sagt, es gab einen Sturm, der hat das zerstört, dann kann der Musaqi ihm nicht vorwerfen, er hätte es selbst gemacht. Ja? Insofern grundsätzlich gilt, er ist ein Vertrauensmann, sonst hätte nämlich der Musaqi ihn gar nicht gewählt. Und deswegen ist seine Aussage grundsätzlich richtig, es sei denn, das Gegenteil wird bewiesen. Was sind eigentlich die Aufgaben eines Musaqa? Grundsätzlich kann man sagen, er hat alle Aufgaben zu erfüllen, die ein Gärtner in der Regel erfüllen muss, um einen hohen und guten Ertrag zu erzielen. Und jetzt kommt es natürlich auf die Art der Pflanzen an. Ja? Und bei jeder Art von Pflanzen fragen wir den entsprechenden Experten darüber, was ortsüblich ist. Was ist denn üblich bei dieser Art? Ja, ist es üblich, dass man diese Sache mit der Hand macht, dass man dafür ein Gerät hat, dass man dafür eine Maschine hat, um zu bewässern zum Beispiel und so weiter und so fort. Das hängt also auch ab, nicht nur von der Art der Arbeit, sondern auch der Epoche, in der man lebt. In manchen Feldern ist es normal, dass man mit der Hand gießt. In anderen Feldern benutzt man Kamele, die das Wasserrad antreiben. In anderen Feldern benutzt man eine Sprenkleranlage. Insofern, das alles hängt ab von der Art dort, wo man ist. Ja. Und Zum Beispiel, muss das Feld gepflügt werden oder nicht? Das hängt auch vom Feld ab, was dort normal ist. Und auch bei diesen Sachen ist immer empfehlenswert, dass man Standardverträge aufsetzt, damit man keine Fehler macht und dabei auch nichts vergisst. Das Zurechtschneiden der Pflanzen, das Ausstreuen von Düngemitteln, dass die Ernte der Sonne ausgesetzt wird, Teschmis, Schemsis, die Sonne, Teschmis, dass man es der Sonne aussetzt, die Bewässerung, dass man Wasser aus dem Brunnen schöpft, ja, und dass man den Brunnen auch pflegt, ihn saniert. Sollte das Wasser, ich weiß es, geleitet werden müssen, kann es sein, dass er sich um die Wasserleitungen kümmern muss, dass sie funktionieren, dass sie nicht kaputt gehen. Manchmal muss man Pflanzen bestäuben, dann muss er diese Aufgabe machen. Aber das Material dafür muss der Musaki besorgen. Ja? Der Musaki muss das Material der Wasserleitungen, die Maschinen besorgen, das Mittel zur Bestäubung besorgen, und so weiter und so fort. Dann die Ernte an sich, wer erntet? Ja, richtigerweise, stärkere Ansicht ist, dass der Musaqa auch erntet. Nicht, dass sie sich die Ernte, das Ernten teilen müssen nach manchen Gelehrten. Was mit dem Musaqi? Der Musaqi hat auch bestimmte Aufgaben. Er muss alles tun, um das Feld zu schützen. Dazu gehört richtigerweise die Errichtung eines Zaunes aufgrund der Tiere, die kommen könnten. Die Gerätschaften, wie wir gesagt haben, die Gerätschaften. Dann muss er sich um die Reparatur kümmern. Ja? Wenn etwas kaputt gegangen ist, die Sprenkelanlage ist kaputt gegangen, der Zaun ist zerstört worden, seine Aufgabe. Die Rohre zu verlegen, falls das Wasser von einem Fluss genommen wird. Ja? Wenn Wasser transportiert werden muss mit einem Lastwagen, dann ist das die Aufgabe des Musaqi, diesen Lastwagen zur Verfügung zu stellen. Oder der Musaqa braucht Wassereimer, dann ist die Aufgabe des Musaqi, diese Wassereimer zur Verfügung zu stellen. Hier sehen wir, das heißt, der Musaqi grundsätzlich muss dem Musaqa alles bereitstellen, damit er seine Aufgaben mal als Gärtner machen kann. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Kommen wir zum letzten Thema für heute, inshallah ta'ala, und zwar zur sogenannten Musara'a. Die Musara'a ist sehr, sehr eng an der Musaqa. Es ist fast dasselbe. Nur bei Musara'a, das Wort kommt vom Zara'a. Zara'a heißt einpflanzen, säen. Und hier sehen wir, dass der Zusammenhang sehr deutlich ist. Aber hier geht es nicht darum, sich um das Feld zu kümmern, sondern es geht hier um das Pflanzen an sich. Dass jemand sät, dass jemand einpflanzt und dadurch ihm ein Teil der Pflanzen gehören. Die allermeisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, und diese Ansicht wird auch den vier Kalifen zugeschrieben, sind der Ansicht, dass die Musara'a erlaubt ist. Die Mehrheit der Gelehrten begründet es auch mit dem gleichen Hadith von Ibn Umar, den wir schon zuvor gehört haben. Das eine ist hier, beinhaltet ja das andere. Mit einer anderen Version des Hadith heißt es, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Khaybar den Juden zur Verfügung gestellt, damit sie die Felder bebauen und säen. Und da heißt es ja ausdrücklich. Und dafür die Hälfte von allem, was aus ihnen hervorkommt, erhalten. Das heißt, sie haben nicht nur bebaut, gesät, sondern sie haben auch dann hinterher bewässert und geschnitten und zurechtgeschnitten und geerntet. Und dann haben sie nicht nur die Pflanzen praktisch, nicht nur die Früchte bekommen, sondern auch einen Teil der Bäume. Das ist der Unterschied. Ja? Also, was sät, man sät und hält dadurch Pflanzen. Beim anderen sät man und so weiter, bekommt aber, oder sät auch nicht, im Endeffekt bekommt man für die Pflege des Gartens oder des Feldes, erhält man dafür die Früchte. Ja. Der folgende Hadith stellt in diesem Zusammenhang ein Problem dar, möchten wir auch erwähnen. Rafi' ibn Khadij radiallahu sagte, Abu Rafi' kam vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns etwas verboten, das uns nützlich war. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns etwas verboten, das uns nützlich war. Und dann sagt er, radiallahu anhu, Allah und seinem Gesandten zu gehorchen, ist für uns aber noch nützlicher. Allahu Akbar. Er verzichtet auf etwas Nützlichem für etwas Nützlicherem. Und das ist die Gehorsamkeit Allah und seinem Gesandten gegenüber. Und was ist das? Er sagte, er hat uns die Landwirtschaft verboten, es sei denn, man besitzt ein Stück Land und bebaut es selbst oder man stellt es jemandem ohne Leistung zur Verfügung. Dieser Hadith stellte ein Problem dar unter den Ulama und den Sahaba auch, radiallahu anhum. Warum? Weil man darunter verstand, dass diese Form von Musara'a, Musaqa nicht erlaubt ist. Man hat ein Feld, dieses Feld, entweder bestellt man es selbst und kümmert sich darum, oder man stellt es jemandem kostenlos zur Verfügung und er bebaut es und bestellt es. Und nicht, dass man jemanden praktisch als Lohnarbeiter arbeiten lassen darf oder durch den Musaqa oder Musara'a-Vertrag. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Hadith wird deutlicher erläutert durch eine andere Überlieferung von Hanzal ibn Qais al-Ansari, radiallahu anhu. Er sagte, ich habe Rafi ibn Khadij über das Verpachten eines Stück Landes für Gold und Silber gefragt. Da sagt er, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das wäre jetzt ein Ijara-Vertrag. Ja? Vielmehr war es so, jetzt erklärt er das, vielmehr war es so, dass die Leute zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam für das, was am Flussrand und am Bergzipfel wächst und andere landwirtschaftliche Erträge verpachteten. Dann wurde das vom einen schlecht, das vom anderen war unversehrt, das vom nächsten war auch unversehrt und wiederum das vom nächsten war wieder schlecht. Die Leute hatten nichts anderes zu verpachten außer diesem und so untersagte er dies. Wenn es aber ein sicherer, festgesetzter Anteil ist, dann ist dies kein Problem. Also, worum geht es ganz konkret? Es geht darum, dass man gesagt hat, ich habe ein Stück Land, das eine liegt zum Beispiel links vom Berg, das andere rechts vom Berg und das dritte Stück Land liegt auf dem Berg. Und ich hole jetzt einen Arbeiter und sage ihm, du bestellst alle drei Felder, du erhältst aber nur die Ernte vom Feld rechts vom Berg. Und das ist ein Problem, weil es kann ja sein, dass diese Ernte ausbleibt. Dann hat der Musaqi gewonnen, hat was davon und der Musaqa hat nichts davon. Und das ist ungerecht. Deswegen, sie müssen sich alles teilen, das Risiko teilen und den Gewinn teilen. Und deswegen geht es nur prozentual von allen Feldern. Ja? Der Musara'a, der Musaqa-Vertrag, die Gewinnbeteiligung ist prozentual von allen Feldern, die er bestellt und nicht nur von einem Feld und dadurch kommt der andere, geht der andere leer aus. Andere Ulama, rahimahullah ta'ala, sagen als zweite Begründung, dass der Hadith von Rafi' ibn Khadij aufgehoben worden ist und dass er sich nur auf die Anfangszeit bezieht, in der die Muslime sich gegenseitig helfen mussten und dass das passt zu der Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Udhiyah-Tiere verbot, länger als 3 Tage aufzubewahren. Als man sich bei ihm beklagte, erlaubte er das wieder, weil er sagte, ich hatte dies euch nur aufgrund der Beduinen verwehrt, die zu euch gekommen waren. Ihr dürft davon Essen spenden und aufbewahren. Ja? Das heißt, da waren Gäste da, da waren Wüstenbewohner da, Wüstenaraber da. Und dann hat der Prophet das verboten aufzubewahren, aber nicht, weil man es gar nicht aufbewahren darf, sondern weil es jetzt gebraucht wird. Ähnlich wie die Felder, wenn eine Hungersnot ist und die Felder werden gebraucht und die werden nicht benutzt, ja, dann soll doch jemand sich um die Felder kümmern. Wenn man niemanden arbeiten lassen will, dann ist es ein Nachteil für alle. Ja. Also das ist mit diesem Hadith nach anderen Ulama, rahimahullah ta'ala, gemeint. Insofern, egal ob er aufgehoben ist, der Hadith, oder ob er falsch verstanden worden ist von manchen, wenn die Musara'a oder die Musaqa benutzt wird, der Vertrag aufgesetzt wird und ein bestimmter prozentueller Anteil an den Feldern, an den Musaqa übergeht, von allen Feldern, die er da bestellen muss, zusammen mit dem Musaqi, die dem Musaqi gehören, dann ist diese Art Arbeit erlaubt. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Also noch einmal, wenn der Eigentümer sagt, ich werde dir so viel geben, dass du zufrieden bist, dann ist diese Musara'a oder Musaqa fasid, ungültig. Ja, es muss ein klarer, festgelegter Anteil sein. Auch darf man nicht kombinieren und sagen, ich gebe dir die Hälfte und inshallah gebe ich dir noch was dazu. Das ist auch nicht erlaubt. Die Hälfte ist die Hälfte. Wenn man später nach dem Vertrag ihm die Hälfte gegeben hat und beide sind zufrieden und man möchte ihm noch was schenken, das ist ist seine Sache, dem Musaqi seine Sache. Aber dass man das aufsetzt und der Musaqa nachher Anspruch erhebt, sagt, du hast mir gesagt, gibst du noch was dazu, das ist ein Problem. Deswegen sind solche Verträge nicht erlaubt. Und auch wichtig, die Ujra, das heißt der Lohn des Arbeiters, des Musaqa, in diesem Zusammenhang muss auch aus den Ernteerträgen sein. Nach manchen Gelehrten darf man eben nicht sagen, ich gebe dir für deine, wie heißt es, der Musaqi sagt zum Musaqa, du bestellst mein Feld. Und das ist ein Reisfeld. Ja? Und dann gibt er sagt, ich gebe dir aber dann später, statt von dem Feld, gebe ich dir 100 Sa' Reis von anderswoher. Sie sagen, das ist eine Form von Riba-Geschäft. Ja? Denn wenn wir Reis gegen Reis austauschen, haben wir ein Riba-Geschäft, ein Zinsgeschäft. Und der Austausch muss sofort stattfinden. Und damit es nicht zum Nasi'a-Zins kommt. Und es muss die gleiche Menge sein. Und die kann nicht gewährleistet sein bei unterschiedlichen Reissorten. Ja? Und deswegen käme es dann auch zum Fadl Riba, al-Iyadu-Billah. Und wenn die Mengen gleich werden, dann käme es zumindest zum Nasi'a-Riba. Wie dem auch sei. Deswegen, das ist hier aufgebaut auf der Regel, dass diese Ausnahme, diese Rukhsa, nur so benutzt werden darf, wie es auch überliefert worden ist. Überliefert ist, dass der Musaqa aus der Ernte entlohnt wird. Aus der Ernte entlohnt wird und nicht eben, anderswoher. Wenn anderswoher wäre, dann hätten wir einen Ijara-Vertrag zum Beispiel, dann wäre es ein Ijara-Vertrag, dann müssen wir diesen Weg gehen. Aber wenn wir einen Musara'a-Vertrag oder einen Musaqa-Vertrag haben, wird er entlohnt aus der Ernte selbst. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.